Father in heaven, thank you for this night. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. For all you've done. Für alles, was du getan hast. And all you're doing. Und alles, was du tust. And all you are yet to do in our lives. Und alles, was du noch tun wirst in unseren Leben. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, das bete ich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to focus on chapter 4, verse 4. Wir wollen uns auf Kapitel 4, Vers 4 konzentrieren. I'd like to read up to it. Aber ich möchte bis dahin lesen. So I'd like to start with chapter 3, verse 20. Kapitel 3, Vers 20. Paulus schreibt, our citizenship is in heaven. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Isn't that great? Ist es nicht großartig? From which also we eagerly wait for a Savior. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Erretter erwarten. The Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. By the exertion of the power, nach der wirksamen Kraft, that he has even to subject all things to himself. Mit der vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. So think of this reality for a moment. Denkt über diese Realität nach einen Moment lang. We have a citizenship in heaven. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Here's our passport. Hier ist unser Pass, Reisepass. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. And they are ours by faith. Die gehören uns im Glauben. Which include, was beinhaltet, the blood of Jesus Christ shed for us. Das für uns vergossene Blut Jesu Christi. Which is our means of salvation. Das ist das Mittel unserer Errettung. And we eagerly wait for the Savior. Und wir warten sehnsüchtig auf den Retter. Generation after generation eagerly waits. Generation für Generation wartet sehnsüchtig auf den Herrn. But not everybody eagerly waits. Aber nicht jeder wartet sehnsüchtig. There's only certain people that are eagerly waiting. Nur bestimmte Leute warten sehnsüchtig. Everyone should be waiting. Jeder sollte so warten. Christians should be waiting. Christen sollten warten. But not every Christian is eagerly waiting. Aber nicht jeder Christ wartet sehnsüchtig. If we look at the verse before, verse 18. Wenn wir auf den Vers 18 schauen. For many of whom I often told you and now tell you even weeping. Denn viele, von denen ich euch oft gesagt habe und nun aber auch mit Weinen sage, they are enemies of the cross of Christ. Sind Feinde des Kreuzes Christi, whose end is destruction, deren Ende Verderben, whose God is their appetite, deren Gott der Bauch, whose glory is in their shame, und deren Ehre in ihrer Schande ist, who set their minds on earthly things, die auf das Irdische sinnen. For our citizenship is in heaven, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, from which also we eagerly wait a Savior, the Lord Jesus Christ, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wow. Behold, siehe, marvel not, wundert euch nicht, the Lord said in John 5, sagt der Herr in Johannes 5, for the day will come, denn der Tag wird kommen, when the Son of Man will call from the grave, wo der Menschensohn jene aus dem Grab rufen wird, and there will be a resurrection unto life, und die werden zum Leben erweckt werden. Do not marvel, wundert euch nicht, for this reality is yet to come, denn diese Realität steht noch bevor. When we are standing before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, and he has transformed this body, und diesen Körper umgestaltet hat, into a body like his, in einen Körper, der seinem ähnlich ist, and we are looking at ourselves, und wir schauen uns an. Wow, look at you, schau dich an. Did you see? We're just like him. Wir sind wie Forever and ever and ever. Ewig und ewig und ewig. Now look at chapter 4. Schauen wir uns Kapitel 4 an. Therefore, my beloved brethren, whom I long to see. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder. My crown, my joy and crown. Meine Freude und mein Siegeskranz. In this way stand firm in the Lord, my beloved. Steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Now skip to verse 4. Vers 4. Rejoice in the Lord always. Freut euch im Herrn alle Zeit. Again, I say rejoice. Wiederum will ich sagen, freut euch. Now, when I was 19 years old, als ich 19 war, I got a job, bekam ich eine Arbeit, working for a builder. Ich habe für einen Baumeister gearbeitet. And he's here today. Er ist hier heute. His name is Bill. Er heißt Bill. Bill the Builder. Bill der Baumeister. Yeah, we didn't call him that, but wir haben ihn nicht so genannt. But he was a builder. Aber er war ein Baumeister. And I remember working one job. Und ich erinnere mich, dass ich ein Projekt hatte. I have a lot of funny stories, you know. Ich habe sehr viele lustige Geschichten. This was a funny one. Das war eine lustige. I was building a wall. Ich habe eine Mauer gebaut. In a town called Mountain Lakes. In einem Dorf namens Mountain Lakes. And this wall was made out of railroad ties. Und diese Wand war aus solchen Blocks, die man braucht für Schienen. Yeah, these are big, smelly Eisenbahnschwellen. Big logs. Also so große Baumstämme. You can't pick one up by yourself. You got to kind of pick up one end and move it, and then pick up the other end and move it. Du kannst einen nicht allein tragen. Du musst jedes Ende einzeln so because bewegen. My father was a master craftsman. Und weil mein Vater ein Meisterhandwerker war, I had a little bit of it in my fingers, you know. Hatte ich ein bisschen was davon im Blut. So I was laying down the first level. Also ich habe den ersten Level hingelegt. Was laying down the second level. Dann habe ich den zweiten hingelegt. You had to put it in. You had to bang them together with these long, big nails. Man musste sie zusammen schlagen mit großen Nägeln. Große Nägel, right? First you had to drill a hole. Erst musste man ein Loch bohren. Then you had to pour some liquid in there. Dann musste man eine Flüssigkeit hineingießen. And then you had to put the nail in with a big hammer. Dann musste man den Nagel hineinschlagen mit einem riesen Hammer. And I thought I was doing real good. Und ich dachte mir, das habe ich recht gut gemacht. And then Bill came on the job. Und dann kam Bill. And he says, "How's it going, Bobby?" Er fragte, wie geht's, Bobby? He says, "Come on, bing bong, bing bong." Er sagte, so geht das, bing bong, bing bong. Bing bong, get him in, get him in. Einfach rein damit, bing bong. So he says, how to do it quick. Er sagte, ich zeige euch, wie das geht. Zeig dir, wie das geht. Put it on there and bing bong, bing bong. Und schlägst es rein, bing bong, bing bong. I said, okay. Ich sagte, okay. Hey, thanks, Bill. Danke. So he left. Er ist weg. And the next 2 days I finished the whole wall, you know. In den nächsten 2 Tagen hatte ich die ganze Wand fertig. To about meter and a half high. Ungefähr 1,5 Meter hoch. And about 7 meters long. Ungefähr 7 Meter lang. And he came back on the job. Er kam zurück. And he said, und sagte, "It looks good, Bobby." Schaut gut aus, Bobby. He said, "Wait a minute." Er sagte, "What's warte mal. With this one here?" Was ist mit dem da? "Look at that. Looks horrible." Schau dir das an. Schaut schrecklich aus. I said, "Bill." Ich sagte, "Bill." "That's the one you put in yesterday." Das ist der, den du eingeschlagen hast gestern. That was a true story. True story. Wahre Geschichte. I can say that because er sagt danke. I can say that because he's not preaching anymore. Ich kann es mir erlauben, weil er nicht mehr predigen wird. But he brought me. He was a great boss to work with. Er war ein großartiger Chef. Ich habe gern für ihn gearbeitet. And he had this sign. Er hatte so ein Schild. And he called his business Nehemiah Construction. Er nannte seinen Betrieb Nehemiah Bauwesen. Baufirma. Yeah, Baufirma. And underneath he had Nehemiah 8:10. Und drunter stand Nehemiah 8:10. Which says, "The joy of the Lord is my strength." Wo steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. And when I came on the job, I saw that on the sign. Und wo ich kam, um zu arbeiten, habe ich dieses Schild gesehen. And I had never seen that verse before. Ich hatte den Vers noch nie vorher gesehen. So I looked it up in Nehemiah 8:10. Also schaute ich nach Nehemiah 8:10. And there it was. Und da stand. For the joy of the Lord is your strength. Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. So he brought me on this one job. Also er brachte mich zu dem einen Projekt. And the problem was that there was all this water coming down from the hill. Das Problem war, dass sehr viel Wasser vom Hügel herunterkam. To the back of the house. Zum Hinterhof. And there was all this mud. Und da war sehr viel Schlamm. And we had to dig a trench 1 meter deep. Wir mussten so eine Furche graben, 1 Meter tief. In the mud. In den Gatsch. So he gives me a shovel. Also gibt er mir einen Spaten. He said, "Look, Bobby, just start digging right up here. I'll be back in about 3 hours, you know." Und sagte, "Schau, Bobby, fang einfach hier an und grab da hinauf. Ich komme in 3 Stunden zurück." So he leaves me with the shovel. Also er verlässt mich mit der and Schaufel. He drives off in his red truck. Er fährt weg in seinem roten LKW. So I go. Also ich fange an. And I start to try to pull the shovel back out. It was die like, Schaufel wieder rauszuziehen. Then I tried to throw the mud off the shovel. Dann habe ich versucht, den Gatsch weg von der Schaufel zu schmeißen. And then I kind of fell over, like. Und dann bin ich irgendwie da rein. And I think my shoe got stuck in the mud. Und ich glaube, mein Schuh blieb stecken im Gatsch. And I was stuck in the mud. Und ich war im Gatsch stecken geblieben. I couldn't get the mud off the shovel. Ich konnte weder den Gatsch von der Schaufel finally runterbekommen. Came off. Endlich war dann die Hälfte drunten. And my feet were so deep in the mud now. Meine Füße waren so tief im Gatsch. And I tried another one. Ich habe es wieder versucht. And after about 3 minutes, und nach ungefähr 3 Minuten, I sat down, habe ich mich hingesetzt, next to the house, neben das Haus, and I thought, oh, I quit, I can't do this. Und ich dachte, ich gebe auf, ich schaffe das nicht. And then I thought, und dann dachte ich, wait a minute, na warte mal, the joy of the Lord is my strength. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. What does that mean? Was bedeutet das? I thought, Lord, what does that mean in light of this? Ich dachte, Herr, was bedeutet das in Bezug auf das da? Okay, Lord, you be my strength. Also gut, Herr, sei du meine Stärke. Let's do it. Mach mal's. So I got back up. Also bin ich wieder aufgestanden. Cleaned off my boots. Hab meine Stiefel sauber gemacht. Cleaned the shovel. Hab die Schaufel sauber gemacht. Said, Lord, give me wisdom. Und sagte, Herr, gib mir Weisheit. Because I live by a couple of principles. Weil ich hab mich nach ein paar Prinzipien gerichtet. First, I always thought. Erstens dachte ich immer, I like the hard jobs, ich mag die schwere Arbeit, because whatever I do, weil was auch immer ich tue, the boss doesn't have to do. Muss der Boss nicht machen. Number one. Erstens. And number two, zweitens, I believed that whatever I was doing, ich habe immer geglaubt, dass was immer ich tue, God had called me to do it, dass Gott mich dazu berufen hat, and there was a purpose in it, und dass es da eine Absicht drin gab, which then brought me to my life verse, einen Sinn darin, und das brachte mich zu meinem Lebensvers, which is Isaiah 14:27. Jesaja 14:27. This is the verse that always comes back in time of need. Das ist der Vers, der mir immer wieder in Gedanken kommt, wenn ich es brauche. And the verse says, what can frustrate the purpose of God? Und der Wer sagt, was kann die Absicht Gottes zunichte machen? So if God has a purpose, he's called me to, wenn Gott einen Sinn in einer Sache hat, zu dem er mich berufen hat, he wouldn't call me to something that something else could frustrate. Dann würde er mich nicht zu etwas berufen, was von etwas anderem zunichte gemacht werden könnte. But only my own unbelief. Nur durch meinen eigenen Unglauben. Toward that purpose. Diesem Sinn gegenüber. So the just shall live by faith. Also der Gerechte soll nach Glauben, durch Glauben live from leben. Faith to faith. Und von Glauben zu Glauben. In Romans 1:17. In Römer 1:17. In Romans 8:28. In Römer 8:28. For we know, denn wir wissen, that God is working all things to the good, dass Gott denen, die ihn lieben, for those who love him, alle Dinge zum Guten wirken who lässt, are called according to his denen, die nach seiner Absicht berufen wurden. He has a purpose. Er hat eine Absicht. And as I was 19 years old, und ich war 19 Jahre alt. And I stood back up, ich bin wieder aufgestanden. And I looked at this mud. Ich schaute auf diesen Gatsch. And I had to dig 7 meters this way, und ich sollte 7 Meter nach vorn, 1 meter down, und 1 Meter tief and 5 meters to the left, und 5 Meter nach links. Let's do it, Lord. Machen wir es, Herr. And so I prayed for wisdom. So habe ich um Weisheit gebetet. I started back a little bit. Ich bin ein bisschen zurückgegangen. And we started to dig. Und wir haben begonnen zu graben. Shovel by shovel. Schaufel um Schaufel. And I started taking railroad ties. Und ich habe die Balkon von unter dem Balken, die unter den Gleisen sind, genommen. Schwellen. Yeah. And I started building ramps. Und ich habe begonnen, Rampen zu bauen. I had to take the mud on the hill. Weil ich musste den Gatsch nach oben führen. So I started building bridges. Auf den Hügel. Also habe ich so Brücken gebaut. And I had the wheelbarrow. Und ich hatte die Schreibtruhe. And I was very good. I was right on the thing, never fell. Und ich bin immer auf diesen Schwellen gefahren having a time of my life. Nicht verfehlt. Und ich hatte eine super Zeit. And God gave me joy. Und Gott gab mir Freude. That day. An jenem Tag. And I had never forgot it. Und das habe ich nie vergessen. That day for the first time. Dass an dem Tag zum ersten Mal I had experienced the joy of the Lord as my strength. Ich die Freude am Herrn als meine Stärke erfahren habe. And Jesus had this joy. Und Jesus hatte diese Freude, when he was on the cross. Als er auf dem Kreuz war. And this joy is much deeper than my emotion. Und diese Freude ist viel tiefer als mein Gefühl. This joy is in the spirit. Diese Freude ist im Geist. And it says that for the joy that was set before him. Und es heißt, um der Freude willen, die vor ihm lag. He endured the cross. Erduldete er das Kreuz. The cross was God's purpose for his life. Das Kreuz war Gottes Sinn für sein Leben. Jesus was born to die. Jesus wurde geboren, um zu sterben. He knew he was the Lamb of God. Er wusste, dass er das Lamm Gottes war. And when we're doing the purpose of God. Und wenn wir die Absicht Gottes erfüllen. And when we know God has brought me to this place. Und wenn wir wissen, Gott hat mich an diesen Ort geführt. To the school. In diese Schule. To this job. An diese Arbeitsstelle. To this marriage. In diese Ehe. To whatever. Zu was auch immer. To the Red Sea. Bis zum Roten Meer. I know that God has brought me here. Ich weiß, dass Gott mich hierher geführt hat. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich tun soll. But I know he's brought me here. Aber ich weiß, er hat mich hergeführt. Let the joy of the Lord be my strength. Lass die Freude am Herrn meine Stärke sein. If I waver, wenn ich zweifle, toward the purpose of God, an der Absicht Gottes, in what God wants to do in me, und an dem, was Gott in mir bewirken möchte, for me, und für mich tun möchte, through me, und durch mich, I'll never have joy. Werde ich nie Freude erleben. You cannot separate joy from faith in God's purpose. Du kannst die Freude nicht loslösen vom Glaube an Gottes Absicht. Verse 4 of Philippians 4. Vers 4, Philipper 4. Rejoice in the Lord always. Freut euch am Herrn immer. In the Greek grammar, in der griechischen Grammatik, it's a command, ist es ein Gebot. To do something in the future repeatedly. Ein Befehl, etwas in der Zukunft wiederholt zu tun. You're not doing it now. Du machst es nicht jetzt. They are not rejoicing in the Lord. Sie freuen sich nicht am Herrn. And he says, look, im Herrn, I'm commanding you to rejoice in the Lord always. Und er sagt, schau, ich befehle dir, dich alle Zeit im Herrn zu freuen. Isn't that kind of unusual? Ist es nicht ein bisschen ungewöhnlich? That the apostle could command us to rejoice in the Lord. Dass der Apostel uns befehlen könnte, uns im Herrn zu erfreuen. Which means it's something that we need to grow in. Das bedeutet, dass es etwas ist, in dem wir wachsen müssen. To be exercised in. In dem wir uns ausüben müssen. It doesn't just happen. Das passiert nicht einfach so. We need to grow in it. Wir müssen darin wachsen. And then he repeats it again. I say rejoice. Und dann wiederholt er es. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lest they just read over it like some casual greeting. Sonst würden sie einfach drüber lesen wie irgendeine Begrüßung. He wanted them to get the point. Er wollte, dass es durchdringt zu ihnen. Rejoice in the Lord. Freut euch im Herrn. Don't rejoice in yourself. Freut euch nicht an euch selbst. Don't rejoice in your accomplishments. Freut euch nicht an dem, was ihr erreicht habt. In temporal happiness. In zeitlicher glücklich, im glücklich sein. Rejoice in the Lord. Aber freut euch im Herrn. He's coming back. Er kommt zurück. We eagerly await his return. Wir erwarten seine Wiederkunft. He's going to transform our bodies. Er wird unsere Körper verändern. No matter what state they're in. Egal in welchem Zustand sie sind. Whether we're lying in a bed, ob wir im Bett liegen, or in a wheelchair, oder in einem Rollstuhl, or whatever state we're in. Wo auch immer wir uns befinden. He is going to exert his power. Er wird seine Macht ausüben. And he's going to transform this body into one that looks like his. Und er wird diesen Leib, diesen Körper umwandeln in einen, der so aussieht wie seiner. Rejoice in the Lord always. Freut euch im Herrn alle Zeit. Always. Alle Zeit. You can't rejoice in your situation, maybe. Du kannst dich vielleicht an deiner Situation nicht erfreuen. Maybe a loved one is sick. Vielleicht ist jemand, der dir nahe steht, and they're krank dying. Oder stirbt. I'm not going to stand at the hospital bed and rejoice about that. Ich stehe jetzt nicht neben dem Krankenhausbett und freue mich darüber. Someone had a terrible accident. Jemand hatte einen schlimmen Unfall. Can you pray for me? Kannst du für mich beten? We've had a terrible accident. Wir hatten einen schlimmen Unfall. Someone died. Jemand ist gestorben. Rejoice in the Lord, brother. Freu dich am Herrn, Bruder. That would be so mean. Das wäre gemein. But and yet it's true. Und doch ist es wahr. If it's said in the right way. Wenn es auf die richtige Weise gesagt wird. We can rejoice in the Lord. Wir können uns im Herrn erfreuen. God knows everything. Gott weiß alles. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ob ich schon wanderte im Schatten des Todes. I fear no evil. Im Tal des Schatten des Todes fürchte ich kein Unglück. Do you know why? Wisst ihr warum? Because his rod and his staff, they comfort me. Weil sein Stecken und sein Stab mich trösten. And years ago, und vor Jahren, I said to the Lord, sagte ich zum Herrn, what is your rod and your staff for me? Was ist dein Stecken und dein Stab für mich? Give me something. Gib mir etwas. And he gave me these two things. Er gab mir diese zwei Dinge. My rod, mein Stecken, is the fact that I know everything. Ist die Tatsache, dass ich alles weiß. And my staff, und mein Stab, is the fact that I can do anything. Ist die Tatsache, dass ich alles zu tun vermag. So relax. Also entspann dich. Go through the valley of the shadow of death and fear no evil. Geh durch das Tal der Todesschatten und fürchte dabei kein Böses. Rejoice in the Lord always. Freue dich am Herrn alle Zeit. Again I say rejoice. Noch einmal sage ich, freue dich. Look at the next verse. Schaut euch den nächsten Vers an. There's a very unusual word here. Da ist ein sehr ungewöhnliches Wort. It's the Greek word epieikes. Das griechische Wort epieikes. There is no German or English equivalent to this word. Es gibt kein Wort im Deutschen oder Englischen, was diesem Wort entspricht. Verse 5, it says, let your gentleness, Vers 5, eure Milde, or let your gentle spirit be known to all men. Oder euren sanften Geist, euer sanfter Geist soll allen Menschen bekannt werden. That word is epieikes. Dieses Wort ist epieikes. Let your epieikes be known to all men. Lasst eure epieikes allen Menschen bekannt werden. Here is the definition of it. Hier ist die Definition davon. The willingness, die Willigkeit, the willingness to yield one's personal rights, die eigenen Rechte, and to show consideration and gentleness to others, aufzugeben und Nachsichtigkeit und Freundlichkeit anderen gegenüber zu zeigen. True blessedness, wahres gesegnet sein, cannot be obtained by the person who insists on whatever he regards as his just due. Wahres gesegnet sein kann nicht erreicht werden durch die Person, die darauf besteht, dass was immer er betrachtet, sein Recht ist. Did you get that? Habt ihr das verstanden? I'll put it in other words. True blessedness cannot be obtained. Wahres gesegnet sein kann man nicht erlangen, by the person who insists, wenn man eine Person ist, die darauf besteht, that these are my rights. Dass das meine Rechte sind. Show me a person who's like that. Zeig mir eine Person, die so denkt. And I'll show you a person who can never rejoice in the Lord. Dann zeige ich dir eine Person, die sich nie im Herrn erfreuen kann. Because nothing can frustrate the purpose of God. Weil nichts die Absicht Gottes zunichte machen kann. Jesaja 14:27, nichts. God can raise up whatever he wants to support his plan. Gott kann was immer er will hervorbringen, um seinen Plan zu unterstützen. If there's no money, he can make a diamond. Wenn es kein Geld gibt, kann er einen Diamanten erschaffen. John the Baptist said, if you don't worship him, he'll raise the stones up to worship. Johannes der Täufer sagte, wenn ihr ihn nicht anbetet, werden die Steine ihn anbeten. Nothing will frustrate God's purpose. Nichts wird Gottes Absicht zunichte machen. But Lord, what if the humans don't worship you? Aber Herr, was ist, wenn die Menschen dich nicht anbeten? The stones will. Dann werden es die Steine tun. No problem. Kein Problem. Nothing will frustrate my purpose. Nichts wird meine Absicht zunichte machen. And if this is what I believe about my life, und wenn ich das so über mein Leben denke, then I can rejoice always, even in the midst of diversity. Dann kann ich mich immer freuen, sogar inmitten von schwierigen Situationen. And he even goes to say, let your epieikes. Und er sagt sogar, lasst eure epieikes. One scholar said it means to be big-hearted. Ein Schriftgelehrter sagt, es bedeutet, ein großes Herz zu haben. Another scholar said it means to have sweet reasonableness. Ein anderer sagt, es bedeutet, süße Vernünftigkeit, yeah, Vernunft zu haben. I like the word big-hearted. Ich mag das Wort großherzig. You ever see people who are so little-hearted? Habt ihr schon mal Menschen gesehen, die so kleinherzig always sind? Calculating. Die müssen alles kalkulieren. Think they're so smart. Und sie glauben, sie sind so schlau. Always calculating. Immer alles durchrechnen. Always fighting for their right. Und kämpfen immer um ihr Recht. Everything is against them. Alles ist gegen sie. So calculated. Alles ist durchkalkuliert. They will fight. Sie werden so calculated. Kämpfen, weil sie alles durchkalkulieren. Aber das ist das Gegenteil. This is a big-heartedness. Das ist eine Großherzigkeit. Do you know why? Wisst ihr warum? Because it believes in a big God. Weil sie an einen großen Gott glaubt. Who has a big capacity. Der ein großes Fassungsvermögen to bring hat. His purpose to pass. Damit er seine Absicht durchbringt. In our lives. In unseren Leben. And I am not threatened. Und ich bin nicht bedroht. If God is the one who has ordained the purpose. Wenn Gott derjenige ist, der diese Absicht vorbereitet hat. Then I can rejoice in the Lord always. Dann kann ich mich allezeit im Herrn erfreuen. If something is suddenly present. Wenn irgendwas plötzlich auftaucht, that seems to stop the purpose of God. Dass die Absicht Gottes zu verhindern scheint, did God not know about it? Hat Gott davon nichts gewusst? Revelations 1:8. Offenbarung 1:8. Wait a minute, he is the Alpha and the Omega. Warte mal, er ist doch Alpha und Omega. The beginning and the end. Der Anfang und das Ende. God knew about this. Gott wusste, dass das passiert. And if this thing threatened God's purpose, und wenn dieses Ding Gottes Absicht he would never have allowed it. Bedrohen würde, hätte er es nie zugelassen. If God could show us all the things he never allowed. Wenn Gott uns zeigen könnte all die Dinge, die er nicht zugelassen hat. Because they would have frustrated his purpose. Weil sie seine Absicht zunichte gemacht hätten. He just didn't allow it. Er hat sie dann einfach nicht erlaubt, nicht zugelassen. Das passiert nicht. They're not going to have an accident. No. Die werden keinen Unfall haben. Nein. I'm going to have this little taxi come along. Da kommt hier ein kleines Taxi. Hält sie an und da wird der Unfall verhindert werden. God is guiding everything. Gott leitet alles. And when I have faith in a God like this, und wenn ich an so einen Gott glaube, who says that my citizenship is in heaven, der sagt, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist, and guarantees that Christ will return, und garantiert, dass Christus wiederkommen wird, that this whole world situation is in control, dass diese ganze Situation in der Welt er unter Kontrolle hat, it has a timeline, und dass es da eine Zeit Linie gibt. Und der Tag wird kommen, wo der Vater dem Sohn sagen wird, heute, geh hinunter und hol dir deine Braut. Und sie werden hinabsteigen. Jesus wird von seinem Thron steigen und von der gleichen, vom gleichen Ausgangsbasis, Bühne, the edge of eternity, von der Kante der Ewigkeit, from that same place where he once looked back, von dem gleichen Platz, auf den er einst zurückschaute, and said, Father, und sagte, Vater, I go in the volume of this book, ich gehe in den Schriften, from that same place where he descended down into time and became a baby, von dem gleichen Ort, von dem er in die Zeit hinabstieg und ein Baby wurde. Probably from that same place. Wahrscheinlich von dem gleichen Ort. He will descend. Wird er hinabsteigen. With all the armies of heaven. Mit allen Heerscharen des Himmels. That'd be quite a movie, huh? Das wäre ein cooler Film, huh? Some angel there with a video camera, like. Ein Engel mit der Videokamera. Whoa, and like all of heaven. Der ganze Himmel. You see all these power angels. Du siehst diese ganzen mächtigen Engel. They're going by like a video camera. Whoa. Die gehen da vorbei und er filmt. And then the guys up there with the camera like wow. Und der Engel ist da oben mit der Kamera. And they're just descending to earth. Und die fliegen auf die Erde. And then suddenly they come and they come to the clouds and they all stop. Plötzlich kommen sie zu den Wolken und bleiben stehen. It's pitch silent. Es ist ganz still. Then you see a little airplane. Du siehst da so ein kleines Flugzeug. You know, this guy got his little glasses, you know. Und der Pilot hat seine kleinen Brillen auf. And just about 100 meters above him. Und 100 Meter über ihm. The Lord says, just let him go by. Und der Herr sagt, lass ihn noch vorbei. And then he signals. Und dann gibt er das Zeichen. And there's the angel. Und da kommt der Engel. Waiting for this moment for hundreds of years. Auf den Moment hat er hunderte von Jahren schon gewartet. Eternity past. Seit der vergangenen Ewigkeit. He lifts up the trumpet. Er nimmt die Posaune in looks Position. At the other angels. Schaut auf die anderen Engel. Here we go. Ta-da. And we hear it, you know. Und wir hören das dann. Like, and then a second later. Und eine Sekunde später. And in the twinkling of an eye. Und in einem Augenblick. I mean, it's not a second. Nicht mal eine Sekunde. It's not lang. A half a second. Nicht eine halbe Sekunde. It's not a quarter of a second. Keine vierte Sekunde. It's in the twinkling of an eye. Es ist in einem Augenblick. Only Gerald Schmidt could explain that. Nur Gerald Schmidt könnte das erklären. Can you explain the twinkling of an eye, Gerald? Kannst du das Augenzwinkern erklären? How fast is the twinkling of an eye? Wie schnell ist das? A hundredth of a second. Ein Hundertstel einer Sekunde. Someone said the twinkling of an eye is the time it takes for light to pass from the edge of the eye to the middle of the eye. Jemand sagte, das ist die Zeit, in der mit Lichtgeschwindigkeit das Licht von der Pupille zur Retina kommt. Okay, Gerald, so how fast, also Gerald, how wie long schnell, does it take light, wie lang braucht das, to travel das Licht 3 millimeters. 3 Millimeter oder 1 Millimeter fast. Schnell ist. Yeah, something like that. All right, that's good, Gerald. Gerald's going to have a report next Sunday. Gerald wird uns nächsten Sonntag darüber berichten. The twinkling of an eye. Den Augenblick. And there it is. The trumpet sounds. Und ja, jetzt passiert es. Die Posaune erschallt. And just try that. Just go. Versuch das mal. We're gone. Wir sind weg. You know, the clothes fall. Die Kleider fallen ab. Service is empty. Die Gottesdienste sind leer. Except there's a few people still there. Noch ein paar Leute sind da. Ein paar sind übrig. Let's just lift our hands and close your eyes. Heben wir die Hände und schließen wir unsere Augen. Okay, like this. Okay, so. Hello. Hallo. Everybody's gone. Jeder ist weg. Two people who are unsaved still there. Zwei Ungerettete sind noch da. Rejoice in the Lord. Freut euch im Herrn. Again, I say rejoice. Wiederum sage ich, freut euch. Rejoice in the fact that he's coming back. Freut euch an der Tatsache, dass er zurückkommen wird. Rejoice in the fact that our names are written in heaven. Freut euch an der Tatsache, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Because of the blood of Christ. Wegen des Blutes Christi. By an act of simple faith. Durch einen einfachen Glaubensschritt. That he has a purpose. Dass er einen Zweck hat. Rejoice in the fact that nothing can frustrate God's purpose. Eine Absicht. Freue dich daran, dass nichts die Absicht Gottes zunichte machen kann. Rejoice in the Lord because he's my shepherd. Freue dich am Herrn, weil er mein Hirte ist. I shall never lack anything. Mir wird nie etwas mangeln. And let your epieikes, und lasst eure epieikes, your big-heartedness be known to all men. Eure Großherzigkeit unter allen Menschen kund werden. See, if I'm rejoicing in the Lord, wenn ich mich am Herrn erfreue, I mean, I can say I am. Ich kann das sagen, dass ich das tue. I can even sing a song, ich kann sogar ein Lied singen. But it has to come from the heart. Aber es muss aus dem Herzen kommen. These things I meditate on. Diese Dinge, über die denke ich nach. And if I rejoice in the Lord, und wenn ich mich im Herrn erfreue, my heart gets bigger, wird mein Herz größer. And I have this big-heartedness toward people, und ich bekomme eine Großherzigkeit Menschen gegenüber, toward friends, Freunden gegenüber, toward family, Familie gegenüber, toward people in the church, den Leuten in der Gemeinde gegenüber. My heart gets big, mein Herz wird groß. And this is what I admire about my friend Bill. Und das mag ich so an meinem Freund Bill. And I don't say that just to flatter him today. Ich sage das jetzt nicht, um ihm zu schmeicheln. He's got a big heart. Er hat ein großes Herz. Big heart. And I've seen him so generously give. Großes Herz. Und ich habe gesehen, wie er großzügig gibt. He brought me to Europe in 1978. Er hat mich 1978 nach Europa gebracht. For my first time to a missions conference. Zum ersten Mal auf eine Missionskonferenz. And I had been here as a little boy. Ich war hier als kleiner Bub. In Slovakia. In Slowakia. But now I was here as a 19-year-old. In der Slowakei. Aber jetzt war ich dann 19. He paid for my whole trip. Er bezahlte meine ganze Reise. Everything, hotel, everything. Alles, Hotel und alles. Just took me along. Hat mich mitgenommen einfach. Big heartedness. Großherzigkeit. And when you're around someone with a big heart, und wenn du bei jemandem bist, der ein großes Herz hat, it becomes contagious. Wird es ansteckend. And you begin to rejoice in the Lord that they rejoice in. Und du beginnst dich an demselben Herrn zu erfreuen, an dem der sich erfreut. Let your big-heartedness be known to all men. Lasst eure Großherzigkeit bekannt werden unter allen Menschen. It says, for the Lord is near. Denn da steht, der Herr ist nahe. And even if he doesn't return in the clouds while I'm still alive. Und auch wenn er nicht in den Wolken wiederkehrt, während ich noch lebe. Do you realize that within 50 years? Versteht ihr, dass innerhalb von 50 Jahren most of us in this room, die meisten von uns in diesem Raum, are going to be looking at Jesus Christ face to face. Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Within 40 years? Innerhalb 40 Jahren. 30? Some people in this room will be seeing Jesus Christ in his glory. Manche unter uns werden Jesus Christus in seiner Herrlichkeit within 10 years from tonight. Innerhalb von 10 Jahren von heute Abend maybe sehen. One or two in this room. Vielleicht ein oder zwei in diesem Raum. Rejoice freue in the Lord. Dich am Herrn. Again. Wiederum. I say rejoice. Sage ich, freut euch. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, what a hope we have. Was für eine Hoffnung haben wir. What a peace. Was für ein Friede. That despite ourselves you use us. Dass du uns benutzt, trotz unserer selbst. By your grace. Durch deine Gnade. By your mercy. Durch deine Barmherzigkeit. As the psalmist said in Psalm 116, verse 1. Wie der Psalmist sagt in Psalm 16, Vers 1. 116. I love the Lord. Ich liebe den Herrn. Because he hears my voice. Weil er meine Stimme hört. And Lord, thank you for listening to us. Herr, wir danken dir, dass du uns zuhörst. And maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht gibt es jemanden hier heute Abend. If you died tonight. Wenn Sie heute Abend sterben. Would you be with God? Wären Sie bei Gott? Are you sure? Sind Sie sicher? Is your name written in heaven? Ist Ihr Name im Himmel geschrieben? Are your sins cleansed through the blood of Jesus? Sind Ihre Sünden vergeben durch das Blut Jesu? Who died for us? Der für uns gestorben ist. As the Lamb of God? Als das Lamm Gottes. Would you pray with me right now? Wollen Sie mit mir beten jetzt? And ask the Lord to cleanse you. Und den Herrn bitten, dass er Sie reinigt. And tonight have your name written in heaven. Damit heute Abend Ihr Name im Himmel geschrieben steht. Franz Schmidt. Franz Schmidt. Citizen of heaven. Bürger des Himmels. Tonight. Heute Abend. Just say Jesus. Sagen Sie einfach Jesus. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash away my sin. Wasch meine Sünde weg. And receive me. Und empfange mich. Into your kingdom. In dein Reich. In Jesus' name. In Jesu Namen. And maybe you're a believer tonight. Und vielleicht bist du gläubig heute Abend. And you're not rejoicing in the Lord. Und du freust dich nicht im Herrn. You're overwhelmed by circumstances. Du bist von deinen Umständen überwältigt. You're losing control. Du verlierst die Kontrolle. And you're not trusting him. Und du vertraust ihm nicht. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. Lord, you're commanding us to rejoice in you. Herr, du befiehlst uns, uns an dir zu erfreuen. You're not asking us. Du bittest uns nicht. You're telling us to. Du sagst uns, dass wir es tun sollen. Because you know it's healthy for us. Weil du weißt, dass es für uns gesund ist. It's your purpose. Es ist deine Absicht. And I pray tonight, und ich bete heute Abend, as we take a minute before you, wenn wir jetzt eine Minute vor dir nehmen, Zeit nehmen, that we would search our hearts, dass wir unser Herz erforschen. Is there anything between us and you, Lord, ob es da etwas gibt zwischen uns und dir, that's Herr, grieving you, was dich betrübt. Just cleanse it away. Tu es einfach weg, reinige es. We want to rejoice in you. Wir wollen uns an dir erfreuen. Always. Alle Zeit.